بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter mit der Frage Nummer 110. Was ist der Beweis, dass die Auferstehung aus den Gräbern gibt oder sein wird? Oder vielleicht können wir das teilen und sagen, was ist der Beweis, dass die Auferstehung gibt und dass sie auch und was ist der Beweis, dass es auch aus den Gräbern sein wird? Warum diese Teilung? Weil er bringt Beweise, die nicht nur belegen, dass es aus dem Grab ist, sondern auch allgemein, dass es die Auferstehung geben wird. Und natürlich kann man auch sagen, dass nicht jeder Mensch natürlich begraben ist in einem Grab, aber diese Menschen natürlich auch wieder auferweckt werden. Der Autor sagt hier, Allah sagt, dies ist so, weil Allah die Wahrheit ist und weil er die Toten wieder lebendig macht und weil er zu allem die Macht hat. Und weil die Stunde kommt, an der es keinen Zweifel gibt, und weil Allah diejenigen auferwecken wird, die in den Gräbern sind. Also hier ist der doppelte Beweis: erstmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala natürlich die Toten wieder lebendig machen wird und dass er diejenigen, die im Grab sind, wieder auferstehen lassen wird. Und dazu gibt es eigentlich zahlreiche Beweise, die das beweisen. Er sagt weiter, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und er ist es, der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt, das ist für ihn noch leichter. Also derjenige, der aus dem Nichts die Schöpfung erschaffen hat, der kann ja wohl aus den Resten, ja, wenn du stirbst, hast du ja noch Reste von dir übrig, das wieder erschaffen, was schon mal da war. Subhanallah. Und er sagt, wie wir eine erste Schöpfung am Anfang gemacht haben, wiederholen wir sie. Das ist für uns ein bindendes Versprechen, wir werden es bestimmt tun. Auch dasselbe. Er sagt, der Mensch sagt, werde ich, wenn ich erst einmal gestorben bin, wirklich wieder lebendig hervorgebracht werden? Gedenkt der Mensch denn nicht, dass wir ihn zuvor erschaffen haben, da er wohl nichts oder da er noch nichts war? Ja, also denkt der Mensch denn nicht nach? Er war vorher gar nichts. Nichts. Einfach nichts. Subhanallah. Es gab gar nichts und Allah subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen, inklusive den Menschen. Und jetzt sagt er, nachdem er gestorben ist, wird er nicht wieder erschaffen? Doch, er wird wieder erschaffen. Denn Allah hat dich erschaffen, also nichts war's. Und Allah wird dich wieder erschaffen, als du jemand warst, gestorben bist und du Reste übrig gelassen hast. Und aus denen wird er dich wieder erschaffen. Und selbst wenn du wieder nichts geworden wärst, würde er dich genau wieder gleich erschaffen können. Und er bringt hier einen Teil von der Surat Yasin als nächstes. Er sagt, sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben? Und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher. Also gleich tut er das verleugnen. Er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie zum ersten Mal entstehen lassen hat. Und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Er, der euch aus grünen Bäumen Feuer gemacht hat, so dass ihr sogleich damit anzünden könnt. Hat nicht derjenige, der im Himmel und die Erde erschaffen hat, die Macht, ihresgleichen zu erschaffen? Natürlich. Und er ist der Allerschaffer und Allwissende. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist, dazu nur zu sagen, sei, und so ist es. So sei Preis demjenigen, in dessen Hand die Herrschaftsgewalt über alles ist und zu dem ihr zurückgebracht werdet. Und das ist ein sehr schönes Beispiel in Surat al-Yasin, wo er den Menschen anspricht. Er sagt, wie kann ich wieder zurückgebracht werden? Wie sollen, wenn wir wieder Knochen und Staub sind, wieder erschaffen werden? Er sagt, denk doch nach. Derjenige, der dich erschaffen hat, als du nichts warst, der hat doch die Macht, dich zu erschaffen, als nachdem du Knochen und Staub geworden bist. Subhanallah. Er sagt weiterhin, sehen Sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und bei ihrer Erschaffung nicht ermüdet ist, auch die Macht hat, die Toten wieder lebendig zu machen? Ja doch, gewiss, er hat zu allem die Macht. Und er sagt, zu seinen Zeichen gehört es, dass du die Erde demütig siehst. Wenn wir aber Wasser auf sie herabkommen lassen, regt sie sich und schwillt. Gewiss, derjenige, der sie wiederbelebt, wird auch die Toten wieder lebendig machen, denn gewiss, er hat zu allem die Macht. Also er sagt, so wie du trockene, tote Erde siehst, und Allah subhanahu wa ta'ala sie durch Regen wieder lebendig macht, und sie wieder grün wird und Früchte und Bäume und Gras und alles hervorbringen lässt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Knochen und Staub, in den du zerfallen bist, wieder lebendig machen. Subhanallah. Er hat ja einige Ayat dazu gebracht und es gibt natürlich sehr, sehr viele darüber. Er hat leider nur in einer Ayah beschrieben, dass wir aus den Gräbern auferstehen werden. Und deswegen fand ich persönlich den Titel der Auferstehung aus den Gräbern nicht sehr passend dazu. Und aus diesem Grund habe ich das in zwei geteilt, wie gesagt. Aber es gibt genug Beweise aus dem Koran und Sunna natürlich, dass wir auch aus den Gräbern wieder auferstanden werden. Und grundsätzlich begrabt man ja auch die Menschen, wenn sie sterben. Und das ist so Konsens der Menschen, könnte man sagen. Es gibt natürlich Völker, die ihre Verstorbenen verbrennen oder ins Meer schmeißen oder sonstige Sachen. Aber all jene wird natürlich Allah subhanahu wa ta'ala wieder zurückbringen. Er sagt hier weiter, Allah subhanahu wa ta'ala bringt oft Gleichnisse, dass die Erde lebendig gemacht wird mit Wasser. Sie regt sich und wird grün durch Pflanzen nach ihrem Tod. Tod in Anführungszeichen natürlich. Solch ein Gleichnis hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem langen Hadith von Al-Uqayli auch geprägt. Als er sallallahu alaihi wasallam sagte, beim Leben deines Gottes und er, also der Regen, lässt niemanden auf dem Rücken der Erde, keinen Toten, kein Grab eines Verstorbenen, bis er sein Grab spaltet. Dann lässt er ihn, den Toten, aus der Seite seines Kopfes wachsen und er sitzt gerade. Dein Herr sagt zu ihm, was ist mit dir? Er sagt, mein Herr, gestern, heute. Er denkt, er war vor kurzem lebendig. Ich, Al-Uqayli, fragt den Propheten sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, wie sammelt uns Allah, nachdem uns die Winde und das Verfallene und die Löwen zerrissen haben? Er sagte, ich berichte dir ein Gleichnis aus den Wohltaten Allahs. Ich habe die Erde überschaut und sie ist ein verschlissenes Dorf. Ich sagte zu mir, wird sie lebendig? Allah sandte den Regen herab. Nach wenigen Tagen überschaute ich sie noch einmal. Plötzlich ist sie ein einziges Getränk. Bei deinem Gott, er ist fähig, euch zusammenzufügen. Das ist leichter für ihn als Sammeln von gesammelten Pflanzen auf der Erde. Dann kommt ihn heraus aus dem Tod. Also der Hadith, meine lieben Geschwister, der Hadith ist schwach. Der ist da'if und den kann man so überhaupt nicht nehmen. Es ist auch sehr unverständlich, warum der Autor so einen schwachen Hadith hier mit reinbringt, da es zahlreiche andere Hadithe gibt, die vieles anbringen. Natürlich, er möchte wahrscheinlich alles in einem kombinieren, wie zum Beispiel dass es regnet und die Leute sozusagen aus dem Grab kommen, obwohl diese Sache nicht authentisch belegt wurde. Und natürlich gleichzeitig, dass man aus dem Grab auferstehen wird und, aber man sollte nicht so einen Hadith in so einer Situation bezüglich Aqidah natürlich bringen, denn das ist sehr verwirrend und da sind sehr, sehr komische Sachen drin, die nicht authentisch sind. Grundsätzlich natürlich kann man sagen, dass das Beispiel vom Erwecken der Menschen, das Beispiel ist das Erwecken der toten Erde, das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sehr oft und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das auch gebracht. Aber man kann natürlich andere Beweise bringen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die uns zeigen, dass wir im Grab sind und dann wieder auferstehen werden, wie zum Beispiel der Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und wenn dann wieder ins Horn geblasen wird und die Leute wieder auferweckt werden, bin ich der Erste, der aus seinem Grab aufsteht, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben ähnliche Sachen schon durchgenommen. Also es gibt zahlreiche andere authentische Hadithe, die diese Sachen belegen. Ich denke, damit es nicht zu lang wird, begnügen wir uns damit, bi'idhnillahi ta'ala. Es ist klar aus Koran und aus Sunna, dass es die Auferstehung gibt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, an den die Muslime glauben müssen, dass wir das bestätigen, dass wir wieder auferstehen werden, um natürlich das Leben nach dem Tod zu haben. Dazu haben wir zahlreiche Beweise aus Koran und Sunna und mit den erwähnten begnügen wir uns inshallah ta'ala, damit der Scharh dazu nicht so lang wird. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.